unser Gott, du kennst unsere Situation, unsere Sorge und Not. Du lässt niemanden im Stich, der auf deine Hilfe vertraut. Wir bieten in unseren Anliegen zu dir, für den Papst und die Bischöfe, dass Gottes Geist sie in dieser Zeit erfülle, ermutige und bewege. Lasset uns zum Herrn beten. Heimatbistum Hessen, dass wir einander tolerieren und jedermann bei uns Hilfe finde. Lasset uns zum Herrn und beten. Dass sie auch weiterhin ihren verantwortlichen Dienst tun und sich durch mancherlei Enttäuschung nicht entmutigen lassen. Lasset uns zum Herrn nun beten. Botschaft ablehnen, dass sie ihr Wissen vertiefen und sich dem Wirken des Heiligen Geistes öffnen und nicht gedankenlos dahin leben. Lasse zum Herrn uns bieten. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn.